Andacht am 17.05.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Nachfolger Jesu. Das Leben ist gut, weil Gott gut ist. Je mehr ihr glaubt, dass Gott gut ist, desto besser wird euer Leben sein. Das hat nichts mit rationalen Entscheidungen zu tun. Es geht um die Herzverbindung mit Gott. Was du über Gott glaubst, beeinflusst alles in deinem Leben. Wir behandeln andere Menschen, wie wir denken bzw. wahrnehmen, wie Gott ist. Wenn sie der Meinung sind, dass Gott sie kritisch beäugt, sind sie kritisch mit anderen Menschen. Wenn sie denken, Gott ist hart, sind sie hart zu anderen Menschen. Deshalb ist es so wichtig zu erfahren, wie Gott ist. Wir werden heute durch ein begeisterndes Kapitel der Bibel gehen. Es ist aus 1. Petrus. Ich hänge seit 5 Tagen an diesem einen Kapitel und verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken. Ich studiere es im griechischen Original und in der Passion-Übersetzung. Dort habe ich einige geniale Ausdrücke gefunden. Ich mag es, wenn Dinge so wunderbar ausgedrückt werden. Die Passion-Übersetzung ist sehr gut, wenn man sie mit dem Original vergleicht. Wir fangen mit 1. Petrus 1 an. Da kommt zunächst die Begrüßung. Dann steht da: Ihr seid nicht vergessen, denn ihr seid erwählt und vorherbestimmt durch den Vater Gott. Der Heilige Geist hat euch ausgesondert, Gottes Heilige zu sein, gehorsame Nachfolger Jesu Christi, die herrlich mit seinem Blut erkauft worden sind. Gottes angenehme Gnade und sein Friede fließen reichlich herab auf euch. Schon wenn wir diesen Vers so lange bedenken, bis es Realität für uns ist, haben wir die Fülle. Wir sind nicht vergessen. Ich höre so oft: Wo war Gott, als ich durch diese Schwierigkeit ging? Wir denken oft, Gott hat uns verlassen, wenn wir mit schwierigen Situationen zu tun haben. Petrus schreibt: Euer Glaube wurde geprüft. Was ich euch sagen will, egal wodurch ihr geht, ihr seid nicht vergessen, ihr wurdet auserwählt vom Vater Gott. Manchmal tragen wir die Konsequenzen von dummen eigenen Entscheidungen oder die Folgen der Entscheidungen anderer Menschen. So ist das nun mal im Leben. Hier ist ein nicht perfekter Vater, dort sind es die Kinder mit ihren Problemen. Doch pass auf, deine Sünde ist nicht nur deine Privatsache. Viele Menschen denken das. Aber wir beeinflussen andere Menschen mit unseren Sünden. Häufig leiden viele andere darunter. Ich nenne als Beispiel korrupte Regierungen, unter denen viele Menschen leiden, oder kontrollierende und manipulierende Leiter in Gemeinden. Wenn mein Herz wirklich begreift, dass ich in keinem Moment meines Lebens verlassen war, dann kann ich glauben, dass der Vater im Himmel mich liebt. Dann kann ich durch meine Lebenssituationen anders hindurchgehen. Ich wurde schon erwählt. Ich bin vorherbestimmt. Der Vater liebt mich. Dann sagt Petrus das: Der Heilige Geist hat euch ausgesondert, Gottes Heilige zu sein, gehorsame Nachfolger Jesu Christi, die herrlich mit seinem Blut erkauft worden sind. Darüber möchte ich immer wieder reden. Du wurdest nicht für dich erkauft mit Jesu Blut. Wenn du lernst, dein Leben in den Gehorsam unter Jesus zu stellen, wird gleich ein Großteil deiner Probleme weg sein. Wenn du im neuen Bund lebst, den Jesus erwirkte, wirst du erleben, dass Gott treu ist. Er war treu bis zum Kreuz. Jesus muss nicht nur unser Erlöser sein, sondern er muss unser Herr werden. Menschen, die nicht im Gehorsam unter Jesus leben, geben ihm dann die Schuld, wenn etwas in ihrem Leben nicht funktioniert. Sie haben keinen Frieden. Sie spüren keine Freude. Sie rennen hinter ihren Umständen her. Sie leben für ihre eigenen selbstsüchtigen Zwecke. Aber Jesus zeigte uns, was wirklich wichtig ist. Er lebte es vor. Alles, was wir brauchen, wurde uns durch Jesus gegeben. Wenn du jetzt sagen würdest, Jesus, nur in einer Sache bin ich dir ab sofort absolut gehorsam. Ich ignoriere alles, was die Bibel sonst sagt und was Jesus außerdem sagte. Ich befolge bis ans Ende meines Lebens nur ein Gebot. Ich garantiere dir, dass mindestens 90% deiner Probleme gelöst sind. Welches Gebot meine ich? Liebe. In Johannes 13, 34 und 35 steht, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Dadurch wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn jeder Christ sagen würde, das ist es, was Jesus sagte, ich muss nur lieben, wie er liebte. Dann triffst du keine selbstsüchtige Entscheidung mehr. Dann hast du nie mehr mit Unvergebenheit zu kämpfen, weil Jesus immer vergab, bis ans Kreuz. Dann wirst du nie mehr Anstoß nehmen an irgendetwas. Ein einziges Gebot. Ah, aber meine schlechte Ehe. Ach, aber mein Chef. Aber die Menschen um mich herum. Wenn du liebst, wie Jesus liebt, wenn du nicht anklagst, sondern liebst, dann hast du hier die beste Gelegenheit, der Liebesexperte schlechthin zu werden. Du wirst Gott danken, dass du lieben darfst und dass du mehr als andere Menschen lernen darfst, zu lieben. Wenn wir Jesus in allen Bereichen unseres Lebens gehorsam wären, wäre die Welt ein anderer Ort. Ich habe immer gesagt, ich werde mich nicht in die Politik einmischen. Seit mehr als 44 Jahren sage ich das. Warum? Weil Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Du kannst den besten Präsidenten der Welt haben, ja sogar den besten Christen als Präsident. Doch das ist nicht, was unsere Länder brauchen. Was wir brauchen, sind Christen, die Jesus absolut gehorsam sind. Das braucht unsere Welt. Die Bibel nennt die weltlichen Systeme falsche Systeme. Wenn wir ihnen folgen, gehorchen wir Jesus nicht. Wohlergehen erlangen wir dadurch, dass wir erstens das Reich Gottes suchen und zweitens Jesus gehorsam sind. Wir haben also eine Anweisung, wie Beziehung läuft. Bin ich ein wahrer, gehorsamer Nachfolger Jesu? Alles wäre anders, wenn jeder Christ so lebte. Wenn in Brasilien nur jeder tausendste Christ Jesus so nachfolgen würde, dann gäbe es keine zerstörten und verlassenen Kinder auf den Straßen. Denn Jesus sagt, alles, was ihr diesen Kleinen tut, tut ihr mir. Was wäre, wenn jeder brasilianische Christ Jesus wirklich nachfolgen würde? Jeder Christ würde irgendwie den Kindern helfen oder sie unterstützen. Kein Kind wäre mehr auf der Straße. Die Wahrheit ist, wir haben nicht gelernt, Jesus wirklich gehorsam zu sein. Wir tun, was wir für richtig halten. Der Heilige Geist hat euch ausgesondert, um Jesus einfach im Gehorsam zu folgen. Ein Teil meiner stillen Zeit jeden Morgen ist, zu sagen, Jesus, hier bin ich, um meine Befehle für heute zu empfangen. Sage mir, was ich tun und sagen soll. Gestern bereitete ich das Modul 5 für die IPS vor, denn wir haben da etwas hinzugefügt. Ich dachte dabei nicht in erster Linie an die Menschen, die ich lehren werde, sondern ich studierte die Bibel und bereitete das vor. Ich arbeite viel, aber ich beginne jeden Tag, indem ich mein Herz auf den Herrn ausrichte und nach Jesu Willen frage. Viele Menschen sind verwirrt und fragen, wie kannst du stundenlang beten? Ein junger Mann versuchte mal pro Stunde immer 10 Minuten zu beten. Als Junge war ich davon sehr angetan, doch es hat nicht funktioniert, denn das ist religiöses Gehabe. 1. Thessalonicher 5 sagt, wir sollen ohne Unterbrechung beten. Viele Menschen wissen nicht, wie das geht. Doch unterbrechungslos zu beten ist ganz einfach. Wir haben Gebet falsch definiert. Als Reden zu Gott. Doch das bedeutet Gebet gar nicht. Im Hebräischen gibt es 2 Wortwurzeln, die Gebet beschreiben. Das sind die Wörter für urteilen und für versöhnen. Beten besteht im Hebräischen aus diesen 2 Wörtern. Ihr könnt das nachschauen. Gebet bedeutet also, verbinde dein Herz mit seinem Herz. Dazu kannst du Worte verwenden, aber du brauchst nicht unbedingt Worte. Jesus warnt, verwende nicht viele Worte, wenn du betest. Gebet sollte also aus wenigen Wörtern bestehen, nicht aus vielen. Es ist nicht reden, reden, reden. Jesus sagt, redet nicht viel. Wenn ich urteilen und versöhnen soll, wie mache ich das? Ich schaue in mein Leben und stelle fest, was versöhnt werden muss. Das bringe ich vor Gott. Gestern war ein Freund hier bei mir. Er fragte mich wegen einer Entscheidung, die er kürzlich getroffen hatte. Ich war so berührt davon. Ich wollte aufspringen und ihn sofort umarmen. Er hatte einen Geschäftsabschluss abgelehnt, der so hohe Zahlen hatte, dass ich sie hier nicht nennen will. Es waren mehr als 100 Millionen Euro. Er hatte Nein gesagt, weil er Gott gefallen wollte und wusste, dass er das mit dieser Entscheidung tut. Keine 3 Tage solltest du ohne dieses ununterbrochene Gebet ausharren. Du musst dich mit ihm verbinden, dann urteilen und versöhnen. So verbringe ich meinen Morgen. Ich sitze ruhig, ich lasse ihn zu mir reden. Ich sage immer wieder, ich gebe mich dir hin. Gestern war einer dieser Tage, wo ich das erlebte. Ich stand sehr früh auf, weil Menschen in meinem Haus waren, die früh morgens wegfuhren. Ich wollte sie gut verabschieden. Danach verbrachte ich Zeit mit Jesus, ab etwa 5 Uhr morgens. Später arbeitete ich an meinem nächsten Modul für die IPS. Mitten in der Arbeit hatte ich diesen kleinen Gedanken in mir. Reinhard, ich möchte 1500 Reais an eine bestimmte Person geben. Ich meldete mich bei dieser Person, ließ mir die Bankdaten geben, überwies das Geld. Heute musste ich eine Rechnung bezahlen und wusste nicht wovon, aber ich sagte, Jesus, ich vertraue dir. Reinhard, ich möchte solche Erfahrungen auch haben. Dann beginne damit, ein gehorsames Herz Jesus gegenüber zu haben. Du musst ihm gehorchen, das ist das Wesentliche. Wenn es in der Bibel geschrieben steht und du befolgst es nicht, warum sollte er persönlich zu dir reden? Angenommen, ich schreibe meinem Sohn Clayton einen Brief, in dem steht, was ich möchte, dass er tun soll. Er liest es und sagt, nein, das werde ich nicht tun, ich werde das ignorieren. Warum sollte ich dann noch zu ihm reden? Wozu? Er ist ein Kind, das noch Erziehung braucht, deshalb tue ich es, aber bei einem Erwachsenen rede ich nicht. Es geht immer um Beziehung. Wenn du liest, was du tun sollst, tu es. Du bist nicht vergessen. Du bist erwählt, der gehorsame Nachfolger Jesu zu sein. Jetzt kommt das nächste Statement im 1. Petrus. Gottes angenehme Gnade und sein Friede fließen reichlich herab auf euch. Petrus sagt, du lebst durch die Gnade Gottes. Diese Gnade regnet ununterbrochen auf dich herab. Bitte sagt nicht, Gnade ist die unverdiente Güte Gottes. Da hat Gnade in deinem Leben keinen Sinn. Gnade ist die Gelegenheit, Jesus gut zu gehorchen. Gnade bedeutet im Griechischen eine Befähigung, etwas zu tun, was man alleine nicht tun kann. Sie ist aktiv und hilft dir, wenn du demütig bist. Wenn du Jesus in Demut nachfolgst, wirst du immer Gnade haben. Wenn der Befehl kommt, gehorsam zu sein, hilft dir die Gnade, gehorsam zu sein. Ist das nicht wunderbar? Ich habe solch eine Sehnsucht danach im Herzen, dass die Christen auf der Welt zu Menschen werden, die Christus gehorchen. Dass diejenigen, die sich Kinder Gottes nennen, das Reich Gottes leben und es auf der Erde manifestieren. Die beste Predigt kann die Menschen nicht ändern. Es sind Menschen nötig, die Jesus gehorchen. Gehorsam ist deine eigene Entscheidung. Wir brauchen Herzen, die Jesus folgen und gehorchen wollen. Dabei geht es nicht um Kontrolle oder um Kontrolleure. Wir lieben die Menschen und lassen ihnen ihren eigenen Willen. Zum Beispiel wird euch von uns niemand verurteilen, wenn ihr eine Maske tragt oder keine anzieht. Aber wenn man keine trägt, wird man schnell komisch angeschaut von denen, die eine tragen. Wir sahen durch diese Pandemie, dass Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, ängstlich, urteilend und ärgerlich reagieren wie Menschen in dieser Welt. In den letzten paar Jahren kristallisierte sich deutlicher heraus, wo die wahren Christen sind. Ich habe die Gnade, ich bin nicht verlassen. Ich habe die Gelegenheit, Jesus jeden Tag gehorsam zu folgen. Wenn du so ab jetzt lebst, wirst du die Menschen um dich herum berühren. Schaut, dieses Live wird ins Deutsche übersetzt. Das Lesen oder Hören binnen kürzester Zeit etwa 5000 Leute. Wenn diese 5000 Menschen jeweils nur 10 Menschen um sich herum berühren, werden durch diese Botschaft sehr rasch 50.000 Leute angerührt. Lasst uns die Bedeutung von Gnade begreifen. Vers 3 im 1. Petrus. Das ist so wunderbar. Feiert mit Lobpreis den Gott und Vater Jesu Christi, der uns seine verschwenderische Gnade gezeigt hat. Denn seine Quelle der Gnade hat uns ein neues Leben gegeben. Wir sind wiedergeboren, um durch die Auferstehung Jesu aus den Toten eine lebendige, kraftvolle Hoffnung zu erleben. Wenn du wirklich die verschwenderische Liebe Gottes verstehst, wenn du begreifst, dass du durch deine Wiedergeburt und durch Jesu Auferstehung nun ein ewiges Leben im Reich Gottes hast, wirst du das auch leben. Ihr wurdet wiedergeboren zu einer kraftvollen Hoffnung. Diese Hoffnung wird in Vers 4 beschrieben. Wir sind wiedergeboren zu einem vollkommenen Erbe, das niemals vergehen wird, das nie verunreinigt werden kann, das niemals abnehmen wird. Es ist im himmlischen Reich für euch versprochen und aufbewahrt auf ewig. Dieses Erbe gehört dir. Es geht niemals verloren. Es wird niemals kleiner. Es bleibt für immer. Was solltest du anderes tun, außer zu singen und dich zu freuen? Petrus beschreibt diese wunderbare, unglaubliche, verschwenderische Liebe und Gnade Jesu. Wir haben einen Platz im Himmel, der nicht zerstört werden kann. Es gibt viele Menschen, die so Angst davor haben, dass die Erde zerstört wird. Ja, ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, diese Erde gut zu verwalten. Aber Jesus wird die Welt mit Feuer zerstören. Diese Erde wurde nicht auf Dauer geschaffen. Was ist unzerstörbar? Dein wunderbares ewiges Leben. Es kann nicht kaputt gemacht oder verbrannt werden. Petrus beschreibt das ausführlich, um sicherzustellen, dass wir begreifen, was wir im Himmel haben, dass wir verstehen, worauf wir zugehen, egal was wir auf Erden erleiden. Finanzen können schwinden, Erfolg kann zerfließen, Beziehungen können vergehen. Ich unterhielt mich eine Stunde lang mit einer Frau und ihrem Mann. Sie sind fast 50 Jahre lang verheiratet. Die Frau ist sehr intelligent. Sie sieht, dass alles, was mit diesem irdischen Leben zu tun hat, verschwinden kann. Aber unser Erbe im Himmel kann nicht vergehen. Wir schauen diese Erde an und beschweren uns. Aber wir leben nicht im Himmel, wo wir uns freuen können. Warum schauen wir unsere Umstände nicht aus dieser Perspektive an? Warum freuen wir uns nicht über das, was uns in Aussicht gestellt wurde? Sagen wir unseren Herzen: Herz, sei still, du hast nichts verloren, du bist nie verlassen, also bleib ruhig. Wir müssen lernen zu ergreifen, was uns gehört. Wir müssen das verinnerlichen und leben, denn das ist das Erbe, in dem wir leben. Die ganze Schöpfung schreit nicht nach einem neuen System, sondern nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes, die wahren Nachfolger Jesu Christi. Das ist das Reich, in dem wir leben, ein innerliches Reich, in dem der König Jesus durch seine Kinder regiert. Ich hoffe, die Kirche steht auf und lebt so. Ich habe die letzten 40 Jahre keine Hoffnung auf Menschen oder Systeme gesetzt. Ich werde das auch nie tun. Systeme oder Funktionen hier auf Erden sind nur eine Position. Lebe radikalen Gehorsam Jesus gegenüber, in jedem Bereich deines Lebens, egal was es dich kostet. Dann werden alle Menschen jünger, denn ihre Herzen werden berührt, weil sie sehen, was wir haben. Die Bibel sagt, Jesus wird die Sehnsucht der Nationen sein. Wenn die Christen Jesus so gehorchen, werden viele Menschen davon angerührt werden. Bitte, geh diesen Weg mit mir. Sag heute: Jesus, ich will dir gehorsam sein. Ich verbinde mein Herz mit deinem. Ich will dir rasch gehorchen. Ich brauche keine Zeichen mehr. Ich gehorche einfach sofort. Und was ich in deinem Wort lese, ich tue es. Danke fürs Zuhören.